Spaß mit euren üblen Faschorallen. Kübelweise Nazi-Dreck hat in die Welt gespritzt. Hass und Gewalt sein Lebensweg aus seinem kranken Hirn gewichst. Ach, Tal, Brasilien zu erstarren. Und alle Banker sagen, das war ein schöner Tag, als er wie in der Kiste lag. Ach, Tal, Brasilien zu erstarren. Und alle Bonus renten, das war ein schöner Tag. Faschorock, ihr wolltet Herren Menschen sein. So manch ein Stricher kriegt gleich Bock, öfter mal sie kalt zu schreien. Kübelweise Nazi-Dreck hat in die Welt gespritzt. Hass und Gewalt, sein Lebensweg.